Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Hans-Jürgen Bartsch und er hat gemalt, was das Zeug hält. Wolfgang Beltracchi. Ein übergieriger Kunstmarkt hat seine Fälschungen aufgesogen, ebenfalls was das Zeug hergab. Vermutlich kursieren immer noch unzählige seiner betrügerischen Werke inmitten der Gesellschaft. Tja, unsere Kunstfälscher. Beltracchi hat's irgendwann erwischt. 6 Jahre Haft, aber vorzeitig entlassen. Kunstfälschungen, das Thema heute bei uns. Was ist das für ein Tätertypus, dieser Kunstfälscher? In den 70er Jahren begannen die Auktionshäuser auch zeitgenössische Kunst zu versteigern. Deshalb müssen diese Experten getäuscht werden. Kennerschaft stützt sich auf Praxiswissen und den engen Kontakt mit Originalen. Und Fälscher und Betrüger lernen aus unseren Gerichtsverfahren. Vielen ist nicht bewusst, wie sehr Fälschungen das Œuvre und den Nachlass eines Künstlers zerstören. Sie verlieh dem Fälscher die Aura eines Robin Hoods, der schwerreiche Sammler und Experten, die sich bekanntlich zum Teil selbst kompromittiert hatten, der Lächerlichkeit preisgab. Jedoch wurden fast alle Verfahren wegen einer zu schwierigen Beweisbarkeit eingestellt. Wie kann sein, was nicht sein darf? Warum erstellen hoch anerkannte Experten Gutachten über die Echtheit von Bildern, obwohl hinterher rauskommt, dass der Betrüger simpelste Fehler hinterlassen hat? 3 Redner unterschiedlicher Fachrichtungen klären uns gleich darüber auf. Ein Kriminalist, ein Kunstwissenschaftler und eine Provenienzforscherin, also eine Fachfrau, die herausfinden kann, woher ein Kunstwerk wirklich stammt. Beginnen wir mit ihr. Caroline Faude-Nagel von der Akademie der Künste in Berlin hat ihren Vortrag überschrieben mit »Gefälschte Gegenwartskunst«. Künstlerinnen und Expertinnen. Gehalten hat sie ihn vor dem Forum Kunst und Markt an der Technischen Universität Berlin. Das Forum hatte am 15. und 16. November 2019 zu einer Fachtagung geladen unter dem Titel »Objects on the Art Market«. Original oder Fälschung? Eine Frage der Expertise? Fragezeichen. Heute werde ich Ihnen einige Fälle von Kunstfälschungen nach berühmten Gegenwartskünstlern wie Günter Uecker, Sigmar Polke, Martin Kippenberger, Jörg Immendorf, Yves Klein und Gerhard Richter vorstellen. Die hier als Fälschungen betitelten Werke wurden zum Teil in Künstlerarchiven, den Medien oder bei Galeristinnen aufgefunden. Einige wurden vor Gericht behandelt, die meisten erhielten jedoch kein rechtskräftiges Urteil. Der Titel Fälschungen soll kein Urteil meinerseits sein und wurden von mir auch nicht als solche entlarvt, sondern wurden entnommen aus den eben erwähnten Quellen und dient in der Präsentation vielmehr zur anschaulichen Gegenüberstellung. Die Gegenwartskunst bietet seit einigen Jahren ein überaus lukratives Geschäft. Seit den 60er Jahren entwickelte sich ein breiterer Kunstmarkt, wodurch auch lebende Künstler dem Publikum zugänglich wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden Galerien immer mehr zu Erlebnisevents, in denen Filmabende und Performances aufgeführt wurden. Es entstanden neue Wege der Kunstvermittlung und Galerie holten alle gesellschaftlichen Schichten in ihre Ausstellungsräume. In den 70er Jahren begannen die Auktionshäuser auch zeitgenössische Kunst zu versteigern. Zur Folge hatte dies, dass der Markt breiter und intransparenter wurde. Durch die allgemeine wirtschaftliche Konjunktur erhielt der Kunstmarkt auch einen Aufschwung und der Investor trat an die Oberfläche. Weiter brachten webbasierte Dienstleistungen eine neue, junge und unerfahrene Käuferschicht hervor. Die Globalisierung und das Internet machten den Verkauf von Kunst immer einfacher und anonymer, was besonders auch bei der Gegenwartskunst oder gefälschten Gegenwartskunst von zentraler Bedeutung ist. Es wandelte sich der gesamte Endnutzer der Kunst und die Nachfrage nach Kunst von lebenden Künstlern wuchs. Mit dem Zuwachs der Nachfrage ist ein stetes Ansteigen der Zahlen von Fälschungen zu verzeichnen. Fälscher bewegen sich ebenfalls mit dem Markt. Sie richten sich nach den Geschmäckern potenzieller Käufer und versuchen vom Erfolg zeitgenössischer Künstler zu profitieren. Seit einiger Zeit wird immer deutlicher, dass Fälschungen der Gegenwartskunst immer häufiger aufkommen. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine große Menge gefälschter zeitgenössischer Kunst gestoßen und musste feststellen, dass obwohl die Künstler zum Teil noch leben, es selten zur Aufklärung oder geschweige zur Entfernung der Fälschungen aus dem Markt kommt. Große Bedeutung wird im Kunsthandel dem Expertisenwesen zugesprochen. Hochpreisige Kunstwerke können nur sehr schlecht oder gar nicht ohne ein Gutachten des betreffenden Kunstexperten verkauft werden. Bei der zeitgenössischen Kunst sind diese sogenannten Experten von zentraler Bedeutung, da naturwissenschaftliche Methoden nur sehr begrenzt bis gar nicht anwendbar sind. Ist der Künstler am Leben, wird dieser bzw. sein Atelier zumeist erster Kontakt. Die Zeit eines Künstlers für solche Anfragen, und das habe ich von den Künstlern selbst, ist sehr begrenzt, besonders wenn sie bereits ein hohes Alter erreicht haben. Demnach gehen viele Expertisenanfragen an die Galeristinnen, der Künstler. Sie haben mit den Künstlern gearbeitet, seine Werke ausgestellt und vertrieben. Sie konnten häufig über viele Jahre die Werke aus nächster Nähe betrachten, nahmen an den Werkprozessen selber teil und kennen die Werke von vorne, hinten, haptisch und im Detail. Weiter sind auch kunsthistorische Wissenschaftler sogenannte Experten, indem sie Werkverzeichnisse oder Forschungsarbeiten oft in Zusammenarbeit mit den Künstlern selbst erstellt haben. Anders als viele Kunsthistoriker oder auch Kritiker behaupten, sorgen sich Künstler durchaus um das Ausmaß der Fälschungen ihrer Werke. Viele der hier vorgestellten Künstler standen bereits vor Gericht und versuchten ihr Gesamtwerk vor schlecht gefertigten Kopien oder Stilimitationen zu schützen. Solche Fälschungen vor Gericht zu beweisen, erweist sich als sehr kompliziert, da die Gegenwartskunst, wie eben schon gesagt, in ihrer Materialität leicht zu imitieren ist. Die gegnerische Partei wirft den betroffenen Künstlern beispielsweise ihr hohes Alter und in dem Zuge Erinnerungslücken vor oder sie hätten die Werke selbstständig für den schwarzen Markt gefertigt, um es an der Steuer vorbeizuverkaufen. Ähnlich schwierig ist für Experten, welche für juristische Teilnehmer mit kunsthistorischen Stilkritiken versuchen zu erläutern, warum ein Werk nicht aus der Hand des Künstlers stammt. Gerhard Richter beispielsweise wird die Glaubwürdigkeit bei der Autorisierung seines Werkes vor Gericht angezweifelt, weil bekannt ist, dass er Werke aus der Frühphase zerstört hat und angeblich generell keine anerkennt. Ja, Gerhard Richter hat, soweit es ihm möglich war, alle Frühwerke zerstört. Die Werke aus der Zeit in der DDR oder Studienzeit sind in Richters Augen nicht als freier Künstler entstanden und gehören nicht zu seinem gewünschten zu hinterlassenen Gesamtwerk. Sie werden demnach nicht ins Werkverzeichnis aufgenommen. Dennoch kam es schon häufig vor, dass Frühwerke von Richter auftauchten und er die Urheberschaft anerkannte. Er verweigerte jedoch die Aufnahme dieser in seinem Werkkatalog, wie die aus den Medien bekannte Auftragsarbeit von 1962 Hüttenwerk Rheinhausen. Die Dokumentation und Korrespondenz im Gerhard-Richter-Archiv zu Fälschungen zeigte mir, dass es dem Künstler keineswegs egal ist, wenn sein Gesamtwerk durch Fälschungen manipuliert wird. Angeblich soll das Werk von Gerhard Richter unfälschbar sein aufgrund des detaillierten und öffentlich zugänglichen Werkverzeichnisses. Doch folgender Fall und auch ein aktueller zeigen, dass die digitale Werkdatenbank auch ausgenutzt werden kann. Im Mai 2008 stellte die Düsseldorfer Kriminalpolizei zwei angebliche Bilder von Gerhard Richter sicher. Die beiden im Stil von Richter gemalten Werke tragen am unteren Bildrand die Signaturen Richter 1.6.06 und Richter 3.6.06. Die Werke wurden dem Besitzer im Gegenzug für ein Darlehen im Jahr 2006 als Pfand übergeben und nachdem der eigentliche Eigentümer verstorben war, wollte der Darlehensgeber die Gemälde auf dem Kunstmarkt veräußern. Die Gemälde wurden dem Künstler Gerhard Richter vorgelegt und dieser sagte im Prozess aus, dass diese nicht von ihm gefertigt wurden. Dies reichte vor Gericht allerdings nicht aus und es wurde ein Gutachten des Leiters des Gerhard Richters Archiv beauftragt. Laut dem Experten beziehen sich die beiden gefälschten Werke in ihrer Art und Ausführung auf eine Werkgruppe von Gerhard Richter mit den Nummern 898, 1 bis 15 aus dem Jahr 2006. Die ersten beiden Gemälde dieser Reihe sind jedoch im digitalen Werkverzeichnis nicht enthalten und diese Lücke wurde für die Fälschungen ausgenutzt. Allerdings war den Fälschern wohl nicht bekannt, dass Gerhard Richter diese insgesamt 15 Arbeiten unter der Werkverzeichnisnummer 898 zwischen dem 1. Oktober bis 15. Dezember 2006 fertigte und nicht im Juni. Weiter wird im Vergleich von Fälschungen und Originalen deutlich, dass die Farben Grün und Gelb eine zu starke Intensität besitzen. Die Originale sind in ihrer Farbdifferenzierung subtiler und durch sehr viel mehr Schichten scheinen die unteren Farben lediglich sanft hindurch. Durch den unterschiedlichen Malprozess existiert auch eine ganz andersartige Pastosität in der Oberfläche. Das Landgericht hat 2010 die Werke als Urkundenfälschung eingestuft und bestätigte somit das Gutachten des Experten. Glücklicherweise allerdings konnten die Werke aufgrund eines unwirksamen Pfandrechts und weil der Besitzer auf die Herausgabe der gefälschten Werke verzichtete, an das Land Nordrhein-Westfalen gehen. Bei diesem Werk war es ebenfalls die ehemalige Galeristin, Verfasserin des Werkverzeichnisses und Repräsentantin des Nachlasses von Martin Kippenberger, welche das Werk als Fälschung einstufte. Das Werk Nieder mit der Inflation, angeblich von 1984, signiert und datiert am unteren Bildrand, wurde in ein New Yorker Auktionshaus eingeliefert. Dieses setzte sich mit dem Nachlass von Martin Kippenberger in Verbindung und sendete eine Vielzahl von Fotos inklusive Rückseitendokumentation und Detailaufnahmen zu. The Estate of Martin Kippenberger erkannte, dass diese Arbeit aus verschiedenen Elementen von Werken Kippenbergers zusammengesetzt wurde. Als Vorlage diente wahrscheinlich ein Katalog des Taschenverlages aus dem Jahr 2005. Von den beiden originalen Gemälden sind in dieser Publikation sehr großformatige Abbildungen enthalten. Nachdem der Estate seine Bedenken bezüglich des Bildes gegenüber dem Auktionshaus geäußert hatte, holte der Einlieferer die mögliche Fälschung wieder ab und der Fall konnte nicht weiterverfolgt werden. Der Estate erhielt, wie so häufig, keine Angaben zum Einlieferer. Jörg Immendorf stand bereits zu Lebzeiten vor Gericht und kämpfte gegen ein hohes Ausmaß an Fälschungen. Fast immer erfolglos, da ihm regelmäßig vor Gericht sein ausschweifender Lebensstil von der gegnerischen Partei vorgeworfen wurde und er die Bilder für diesen schwarz verkauft haben soll. 2008, nach dem Tod von Jörg Immendorf, entdeckte die Witwe und alleinige Erbin im Katalog eines Wiener Auktionshauses eine mögliche Kopie des in Neuseeland befindlichen Ready-Made de l'Histoire d'un Café de Flore von 1987. Und sie und der Nachlassverwalter, welcher auch der ehemalige Galerist des Künstlers war, begannen einen jahrelangen Fälschungsstreit vor Gericht. Der Beklagte behauptete, das Werk sei mindestens eine autorisierte Assistentenarbeit aus der Werkstatt von Immendorf, wenn nicht sogar ein Originalwerk des Künstlers selbst. Der Beklagte ist ein Kunsthändler aus Düsseldorf, dessen Bruder hat das umstrittene Bild 1999 im Atelier für 30.000 D-Mark gekauft. Die Übergabe und die Annahme des Betrages in Form von Bargeld übernahm ein damaliger Mitarbeiter des Künstlers. Dieser überreichte zudem eine angebliche Echtheitsbestätigung. Die Klägerseite forderte die Vernichtung des strittigen Werks, hilfsweise seine Kennzeichnung als Fälschung. Mit Hilfe von vielen Gutachtern und naturwissenschaftlichen Methoden konnte die Klägerseite schließlich am Landgericht darlegen, dass das Werk nicht von der Hand des Künstlers ist, sondern, wie vermutet wird, mit einem Diaprojektor einige Jahre später, als die Signatur vortäuscht, reproduziert wurde. Der Experte und Verfasser des Werkverzeichnisses konnte anschaulich beweisen, dass das Hauptmotiv proportional identisch übernommen wurde und besonders die gesamte Personengruppe exakt kopiert worden ist, was nicht normal war für Immendorfs Werk. Er hat immer kleine Abweichungen vorgenommen. Darüber hinaus wurde der Hintergrund in der Kopie sehr stark vereinfacht und die Signatur und auch der Stempel des Künstlers auf der sogenannten Echtheitsbestätigung war nicht original, sondern ein Offsetdruck. Im Berufungsverfahren ging es dann gar nicht mehr um den Beweis einer Fälschung. Der Verkauf aus dem Atelier hatte den Anschein für den Käufer gemacht, dass es sich um ein gewolltes Rechtsgeschäft seitens Immendorf handelte. Für eine Klageabweisung bezüglich der Vernichtung bzw. Kennzeichnung hatte es ausgereicht, da es im Allgemeinen gängig war, dass Mitarbeiter ohne Anwesenheit des Künstlers Verkäufe vorgenommen hatten. Ausgelassen wurde allerdings, ob Mitarbeiter möglicherweise die Krankheit von Immendorf und die räumliche Situation bzw. den sogenannten Factory-Betrieb ausnutzen und Fälschungen absichtlich auf diese Weise vertrieben, um bei den Käufern den Anschein eines autorisierten Verkaufs zu erwecken. Dies wäre heute aber zu schwer zu beweisen gewesen und die Fälschung ging zurück an den Besitzer ohne eine Fälschungskennzeichnung. Die Experten bei Immendorf sind seine Witwe und sein ehemaliger Galerist als Nachlassverwalter. Ihnen wird regelmäßig vorgeworfen, dass sie den Markt für Immendorf-Werke bestimmen wollen, da sie selbst Eigentümer von Werken sind und eine wirtschaftliche Monopolstellung beabsichtigen. Kurz nach dem Tod von Jörg Immendorf bekannten die Zeitungen ein großes Aufkommen von Kunstfälschungen. Auch sein Galerist wandte sich an die Medien und riet zur Vorsicht beim Kauf von Werken aus dubiosen Quellen. Die Prozesse und Meldungen bezüglich verdächtiger Immendorf-Werkstattkopien verursachten aber vor allem Unruhen bei Sammlern und Kunstmarktteilnehmern und die Verkäufe blieben danach vielmehr aus. Der Marktwert von Immendorf ist seitdem stark gesunken. Nach dem Tod von Sigmar Polke haben seine Erben einen Estate gegründet und wollten sein Werk wissenschaftlich aufarbeiten, aber auch Authentizitätsgutachten mit Hilfe eines Sachverständigengremiums für den Handel erstellen. Zu den Sachverständigen gehörten verschiedene Kunsthistoriker und auch ein Restaurator, welcher ebenfalls das Werkverzeichnis im Auftrag der Erben fertigen sollte. Die Erben entschieden demnach wohl nicht allein über echt oder falsch, sondern das Gremium. Mittlerweile sind die Erben in den Medien besonders bekannt für ihre vielen Prozesse, die sie vor Gericht ausfechten. So geht es zum Teil um ehemalige Diebstahlvorwürfe, welche noch Polke selbst ins Rollen brachte, aber eben auch um eine Vielzahl von Fälschungen. 2013 wurde der Estate dann sogar selbst angeklagt bezüglich ihrer gutachterlichen Aussagen zur Echtheit von Werken. Das Gericht entschied jedoch im Sinne der Erben, da die Gutachten keineswegs als Tatsachenbehauptungen anzusehen sind, sondern es ausführliche Werturteile im Sinne von Sachverständigengutachten darstellen. Zudem haben die Erben ein legitimes Interesse an der autorisierten Zusammenstellung der Werke von Sigmar Polke. Bei dem weltweit größten Online-Marktplatz finden sich immer wieder im Bereich Antiquitäten und Kunst angebliche Schnäppchen zeitgenössischer Kunst. Ein Online-Verkauf ist außerordentlich anonym und findet direkt zwischen Käufer und Verkäufer statt. Dabei wird lediglich eine Plattform angeboten und der Betreiber schließt sich aus jeglicher Haftung aus. Eine Kaufentscheidung von Angeboten wird mit Hilfe von Fotos und einer Beschreibung entschieden, an welcher am Ende der Anbieter immer jede Garantie und Gewährleistung ausschließt. Im Jahr 2008 sollte die 1,20 x 1,20 m große Nagelarbeit von Günter Uecker in einem Kölner Auktionshaus versteigert werden. Der Schätzpreis lag bei 100.000 Euro, aber das Los wurde nicht verkauft. 2012 wurde dasselbe Werk mit dem Titel Touch dann seiner Galeristin zum Kauf angeboten. Das Nagelbild kam ihr merkwürdig vor, aber sie hakte zunächst bei dem Händler aus Düsseldorf bezüglich der Preiskondition nach. Das Werk soll dieser angeblich von einem privaten Sammler aus dem Rheinland erhalten haben und der Preis läge bei 195.000 Euro. Zudem gab er an, dass das Werk wohl im Werkverzeichnis enthalten sei. Die Galeristin wusste natürlich, dass bisher kein Werkverzeichnis von Günter Uecker existiert, sondern nur die Editionen einen ausführlichen Werkkatalog erhalten haben. Die Galeristin leitete die E-Mail an das Atelier des Künstlers weiter, die Antwort ist mir jedoch nicht bekannt. Uecker führt aber eine ausführliche Dokumentation zu dubiosen Kopien seiner Werke. Er berichtete mir, dass er selbst schon gegen eine Vielzahl von Fälschungen mit juristischen Mitteln versucht hat, anzukämpfen, jedoch wurden fast alle Verfahren wegen einer zu schwierigen Beweisbarkeit eingestellt, weshalb er nun auf eine ausführliche Dokumentation setzt und ein umfangreiches Werkverzeichnis plant. Da mir aber zu diesem Werk kein Urteil direkt vom Künstler bekannt ist, bin ich einmal selbst auf die Suche nach dem Werk gegangen. Recherchen ergaben, dass es eine originalgetreue Kopie der Arbeit Touch in Klammern Berührung aus dem Jahr 1980 sein muss. Dieses wurde unter anderem von Februar bis April 2013 in Goslar in der Ausstellung Glanzstücke moderner Kunst Werke der Goslarer Kaiserringträger gezeigt und ist im Eigentum der Hans-Joachim Tessner Stiftung. Stilistisch werden bei den beiden Nagelobjekten wesentliche Unterschiede deutlich. Wie auch aus anderen Arbeiten von Uecker bekannt, ist die proportionale Anordnung der Nägel im Original in einem wirbelnden Strudel gesetzt worden. Wie Wellen bilden sie eine harmonische Komposition und ästhetische Bewegung. Yves Klein hat hier in der Reihe der Künstler eine Sonderstellung. Er dient vielmehr zur Gegenüberstellung. Die Fälschung nach Yves Klein erhielt ich aus dem Yves Klein Archiv in Paris, welches von der Witwe des Künstlers und ihrem Ehemann geleitet wird. Sie bestätigen als Experten für den Handel die Authentizität seiner Werke und suchen zudem das Internet nach möglichen Fälschungen regelmäßig ab. Aufgrund der unterschiedlichen Gesetzeslage in Frankreich ist das Vorgehen des Archivs völlig anders als bei uns in Deutschland. Kommt eine Anfrage rein und ist Ihnen das Werk nicht bekannt oder existieren erste Ungereimtheiten, verlangt das Archiv eine Begutachtung vor Ort in Paris. Sollte es sich nach der Besichtigung des Werkes Ihrer Meinung nach um eine Fälschung handeln, erstellen Sie ein sogenanntes Fälschungszertifikat und überreichen es dem Eigentümer. In Frankreich gibt es ein Gesetz, das es den Erben erlaubt, eine Fälschung zu beschlagnahmen, um so das geistige Eigentum des Künstlers zu schützen. Das Archiv behält demnach die Fälschungen ein und entweder es bleibt für Lehrzwecke im Archiv oder sie vernichten es. Ist der Eigentümer mit der Beurteilung als Fälschung nicht einverstanden, muss er auf Herausgabe klagen. Das Besondere ist dann, dass dieser beweisen muss, dass es sich um ein Original handelt, was ebenfalls genauso schwierig ist als andersherum. Bei Yves Klein ist zusätzlich die Besonderheit, dass er eine einzigartige Farbe, das International Klein Blue IKB, selbst hergestellt hat. Die Zusammensetzung kann folglich mit naturwissenschaftlichen Methoden beweisen, ob es sich um ein Werk des Künstlers handelt oder nicht. Seit 2014 muss bei der Beschlagnahme nicht einmal ein Polizeibeamter mehr mitwirken. Den Erben wird somit ein erstaunlicher Handlungsspielraum gegeben, welcher natürlich auch zu Kritik führt. Bis heute ist nicht ganz klar, wie die damals sehr arme Witwe nach dem Tod von Yves Klein mit dessen Nachlass und seiner Verbreitung verfuhr. Vielen ist nicht bewusst, wie sehr Fälschungen das Œuvre und den Nachlass eines Künstlers zerstören. Künstler wie Gerhard Richter werden als Symbol für deutsches Kulturgut verwendet und doch wird ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, ihr Werk bzw. ihre Marke vor Fälschungen zu schützen und gegen sie vorzugehen. Viele Versuche von Künstlern, gegen Fälschungen vorzugehen, kommen häufig gar nicht erst vor Gericht. Ich habe mit mehreren Künstlern gesprochen und fast alle haben es aufgegeben, weil bei ihnen die Beweislast liegt und ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wird. Bei der Aufdeckung von Kunstfälschungen der Gegenwartskunst kommt nur selten eine materielle bzw. naturwissenschaftliche Untersuchung in Betracht. Was bleibt, ist das Vertrauen an den Künstlern selbst oder dessen Experten, seinen Nachkommen, Galeristen oder Kunsthistorikern, die dessen Werk gut kennen. In welchem Maß ihre Beurteilung objektiv ist, kann man nur schwer prüfen. Es reicht offensichtlich aber nicht aus, wenn der Künstler sagt, es ist nicht von seiner Hand. Von den über 100 Fälschungen, die ich von Künstlerarchiven erhalten habe, gingen fast alle an ihre Besitzer zurück. Das war Caroline Faude-Nagel, die uns einen Einblick gab in mehrere Fälle von Kunstfälschungen. Immer wieder versuchen solche Fälscher, Fälscherinnen gibt's übrigens im Prinzip nicht, also meist Herren älteren Semesters versuchen, ihre Ware direkt in die Hände von Auktionshäusern zu spielen. Johannes Nathan, Kunstwissenschaftler an der Nathan Fine Art in Potsdam und Zürich, berichtet uns nun, wie und wann nicht Kunstwerke geprüft werden. Vor der Versteigerung zum Beispiel. Original und Fälschung. Ein Blick auf den Maschinenraum des Kunstmarkts. Meine Damen und Herren, wer sich einen ersten Eindruck von der Interaktion zwischen Markt und Wissenschaft in Zuschreibungsfragen verschaffen möchte, der kann dies rasch anhand eines Auktionskatalogs mit hochwertigen Altmeistergemälden tun. Ich möchte mich im heutigen Beitrag zunächst mit dem Altmeistermarkt befassen, weil sich in diesem Feld, welches unter anderem von einer langen Handelspraxis geprägt ist, die Fragen zur Authentizität mit besonderer Feinheit herauskristallisiert haben. Sie eignen sich damit hoffentlich als Folie zu einem Thema, welches uns heute in seiner ganzen Breite interessiert. Ich zeige dazu eine für den Auktionsmarkt typische Begriffserläuterung, die die zunehmende Entfernung von der gesicherten Zuschreibung in Worte fasst. Da haben Sie also eine Liste, die aus einem Auktionskatalog stammt, wo diese Abstufungen in sinkender Nähe definiert werden. Also ganz oben die völlig unzweifelhafte Zuschreibung oder sozusagen in Christie's Opinion a work by the artist, gefolgt von attributed to, also zugeschrieben, und dann Studio of, Workshop of, also Werkstatt, Circle of, sprich Umkreis, Follower, also Nachfolger, Manner of im Stil von und after dann nur noch nach einem gewissen Künstler. Jenseits der letzten Kategorie, also After, folgt die für den Markt gewöhnlich schwer verdauliche Anonymität, die in der Regel wenigstens mit einer geografischen oder zeitlichen Zuordnung eingegrenzt wird. Zum Beispiel Mailändische Schule 16. Jahrhundert, Antwerpen 17. Jahrhundert etc. Dazu projiziere ich einen Ausschnitt aus einem Katalog einer Auktion bei Lempertz. Hier zeigt sich schon in den ersten 8 Einträgen die Vielzahl der Nuancierungen bei der Ursprungsbezeichnung. Wenn ich sage, dass die Anonymität für den Markt schwer verdaulich ist, dann habe ich damit auch angedeutet, was Sie schon selbst erkannt haben. Je unsicherer die Zuschreibung bzw. Zuordnung, desto zurückhaltender in der Regel die Schätzung. Die Sicherheit der Zuschreibung und jenseits sehr selten natürlich auch die Bekanntheit und Begehrtheit des betreffenden Künstlers spielt für den Wert also eine maßgebliche Rolle. Für die weitere Beschreibung der unterschiedlichen Vorgänge, die sich in diesem Kontext am Markt und in der Forschung abspielen, nehme ich zu einer etwas vereinfachenden Unterteilung des Angebots in 3 Segmente Zuflucht. Ich sollte eigentlich sagen einer stark vereinfachenden Unterteilung, aber ich wage sie nun trotzdem. Im untersten Segment liegt die breite Masse an Werken, bei denen sich eine Klärung der Zuschreibung nicht lohnt bzw. nicht zu lohnen scheint. Normalerweise handelt es sich, ich peile hier sehr unscharf über meinen Daumen, um Objekte, die unterhalb einer Grenze von rund 10.000, was immer Euro, Pfund, Dollar liegen. Hier bietet der Handel die Ware in der Regel mit einer Zuordnung an, die den hauseigenen Expertinnen, deren Wissen natürlich unterschiedlich weit reicht, plausibel scheint. Diese Zuordnung mag vom Einlieferer stammen oder sich eventuell auf eine ältere Zuschreibung stützen. Sie mag aber auch ad hoc im Zuge der Katalogisierung entstehen. Zu Kunstwerken in diesem Segment gibt es meist keine Literatur, auf die sich eine Objektbeschreibung beziehen kann. Dennoch wird der Aufwand spezialisierter Experten und Expertinnen, um ihre Meinung bzw. Einordnung eines Einzelstücks zu bitten, in der Regel gescheut, weil der Nutzen die Kosten kaum aufwiegen würde. Zumal dann, wenn es schwierig ist, überhaupt einen passenden Sachverständigen zu finden. So werden Arbeiten, die vom Händler oder Auktionator für wenig vielversprechend gehalten werden, gerne mit einer generischen Umschreibung angeboten, wie eben hier. Spannend an diesem Schattenreich des Kunstmarkts ist, dass es Schatzjägern offen steht und von diesen auch rege beackert wird. Internetportale wie Lotissimo machen zum Beispiel das breite und über den ganzen Erdball verstreute Angebot von Kleinauktionen zugänglich. Und deren virtuelle Besichtigung, manchmal gefolgt von einem tatsächlichen Augenschein, durch Heerscharen von Glücksrittern, führt immer wieder zu einem kleineren oder auch größeren Fund. Ein solcher war Los Nummer 664 einer Auktion der höchst unbedeutenden St. Charles Gallery in New Orleans im April 2005, welches für 1.175 Dollar verkauft wurde. Jenes Gemälde, das gut 12 Jahre später im November 2017 bei Christie's New York für 450 Millionen Dollar zugeschlagen wurde, wobei über die tatsächliche Bedeutung dieser Arbeit weiterhin gestritten wird. Kommen wir zum mittleren Segment, in welches das Licht der kunsthistorischen Forschung sehr regelmäßig dringt, weil hier der mutmaßliche Wert eines Objekts die damit befassten Marktakteure oder auch die Sammler dazu bewegt, die Meinung der Wissenschaftlerinnen einzuholen. Erneut peile ich sehr unscharf über meinen Daumen, wenn ich sage, dass dieses Segment Schätzwerte zwischen ungefähr 10.000 und ungefähr 500.000 umfasst. Oft gibt es für die entsprechenden Arbeiten bereits Literatur, die Aufschluss zur Einordnung eines Objekts durch die bisherige Forschung gibt. Darüber hinaus, beziehungsweise sofern keine Literatur vorhanden ist, bietet sich hier der Gang zu den jeweiligen Expertinnen an. Nicht nur im Sinne der Sorgfaltspflicht, um beispielsweise abzuklären, ob die aktuelle Forschungsmeinung noch dem Tenor der Publizierten entspricht, sondern auch, weil Spezialisten wertvolles Detailwissen zu einzelnen Objekten beisteuern können und vielleicht sogar geneigt sind, einen regelrechten Katalogeintrag zu verfassen. Ich zeige zur Illustration ein spannendes kleines Frühwerk von Franz Franken II., welches ich vor Jahren in einer Privatsammlung aufspüren konnte und welches von der Spezialistin für diesen Maler Ursula Herting als fantastische Neuentdeckung begrüßt wurde. Das Rückgrat der hier besonders relevanten Literatur bilden bekanntlich die Werkverzeichnisse und ihre Verfasser. Letztere nehmen in den hier umrissenen Abläufen eine zentrale Stellung ein, jedenfalls dann, wenn sie als integer und verlässlich gelten. Im Idealfall handelt es sich bei einem zum Kauf angebotenen Objekt um eine Arbeit, welche ohne Wenn und Aber im jeweils anerkannten Werkverzeichnis aufgeführt ist. In diesem Fall kann sich die Konsultation von Spezialisten gegebenenfalls sogar erübrigen. Ist dies nicht der Fall, etwa bei einer Neuentdeckung, oder fehlt ein Werkverzeichnis, was leider nur zu oft vorkommt, dann muss mit dem fraglichen Objekt ein manchmal langwieriger Gang zu einzelnen Expertinnen angetreten werden. Gibt es mehrere, vielleicht sogar konkurrierende Werkverzeichnisse, auch das gibt es, so empfiehlt es sich bei allen relevanten Autorinnen, die Unterstützung einer Zuschreibung einzuholen. Denn widerstreitende Meinungen mindern auch hier das Kaufinteresse. Nicht nur dem Markt, auch den Verfasserinnen der Werkverzeichnisse nutzt dieser Austausch. Er erlaubt zum Beispiel die Sichtung von zuvor unzugänglichen Objekten und ermöglicht unter Umständen die Überprüfung von Herkunftsgeschichten sowie den direkten Wissenstausch mit involvierten Fachkollegen und Restauratoren. Wer aber sind die Autorinnen von Werkverzeichnissen? Meines Wissens fehlt hier noch eine systematische Erhebung, obwohl sie durchaus interessante Muster zutage fördern könnte. Zu nennen sind zunächst die Marktakteure selbst. Laufende Forschungen zur Geschichte des Werkverzeichnisses zeigen deutlich, dass der Kunsthandel bei der Konstituierung dieser Literaturgattung, besonders im 18. Jahrhundert, also lange vor Etablierung der universitären Kunstgeschichte, eine zentrale Rolle spielte. Dieser Sachverhalt leuchtet unmittelbar ein, da Märkte bekanntlich nichts mehr scheuen als Unsicherheit. Noch heute spielen Marktakteure in dieser zentralen Gattung der Kunstliteratur eine wichtige Rolle. Genannt sei beispielsweise der neue Online-Katalog der Werke von Paul Cézanne, der sich auf umfassende Vorgängerpublikationen in Buchform stützt natürlich, an dem zwei Kunsthändler als Autoren beteiligt sind. Gerade angesichts seiner Bezüge zum Kunstmarkt war und ist das Verhältnis der universitären Kunstgeschichte zum Werkverzeichnis oft gespannt. Trotzdem finden sich Autorinnen von Werkverzeichnissen in universitären Einrichtungen, zum Teil auch auf Lehrstühlen unseres Faches. Viel breiter aufgestellt ist jedoch die Autorschaft, die sich als Kunsthistorikerinnen in Museen rekrutiert, ganz zu schweigen von selbstständigen Fachkollegen, die haupt- und nebenamtlich mit der Etablierung bzw. Nachbereitung eines Werkverzeichnisses befasst sind. Schließlich sind Autorinnen von Werkverzeichnissen nicht selten auch Laien, die sich durch jahrelange Befassung mit einem spezifischen Œuvre ein Wissen erarbeitet haben, welches keinen Vergleich zu scheuen braucht. Typisch unter diesen sind Weg- bzw. Lebensgefährten und Gefährtinnen eines Künstlers, die oft über untrügliche Kenntnisse zu Stil, Datierung, verwendeten Materialien und Besitzverhältnissen verfügen. Aber auch Nicht-Kunsthistorikerinnen, die von außen an ein Werk herantreten und sich zum Beispiel eines vernachlässigten alten Meisters annehmen, können durch beharrliche Recherche ein absolut überzeugendes Fachwissen und einen makellosen Ruf aufbauen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Reihe von Beiträgen zu dieser Tagung haben Sie die möglichen Problemzonen, die sich in diesem insgesamt erstaunlich informellen System auftun, schon längst erkannt. Wenn Einzelpersonen oder eine kleine Gruppe von Expertinnen nach und nach über einen Überhang an Autorität verfügen, bleiben Kontrollen aus, wird Widerspruch unterdrückt, können sich korruptionsartige Verhältnisse breitmachen. Diese Problematik kennen wir aus allen Autoritätssystemen. In unserem Fall steht sowohl der Einblick von Fachkollegen als auch der soziale Druck der Kunstwelt und der interessierten Öffentlichkeit dem Missbrauch entgegen, doch verhindert dies nicht, dass gelegentlich Sicherungen durchbrennen. Womit sich ein natürlicher Übergang zum letzten Segment der hier interessierenden Werke anbietet. Es geht um Arbeiten, deren Schätzwert sich, erneut sehr frei über den Daumen gepeilt, gewöhnlich jenseits von ungefähr 500.000 befindet. Die Höhe der involvierten Summen und die damit nicht selten verbundene Publizität lassen hier besonders viele Versuchungen entstehen, vom Weg der Integrität abzuweichen, zumal die Nuancen dieses Weges individuell interpretiert werden können. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gestalten sich hier die Abläufe genau wie im mittleren Segment. Es entspinnt sich ein gedeihlicher Dialog zwischen Markt und Forschung, ein Dialog, an dem ich selbst im Austausch mit Spezialisten immer wieder teilnehmen darf, etwa beim Verkauf einer Zeichnung Michelangelos, die wir gemeinsam mit den Restauratoren und der für diesen Fachbereich zuständigen Kuratorin des Metropolitan Museums, Carmen Bambach, damals eingehend untersuchten. Meist verläuft die Kommunikation zwischen Markt und Wissenschaft auch in diesem Marktsegment einwandfrei. Kommt es jedoch zu Fehlurteilen oder zu Täuschungen, so erhalten diese besonders hier ein Gewicht und Ausmaß an Öffentlichkeit, welches paradoxerweise den Mangel nicht korrigiert, sondern stellenweise noch verschärfen kann. In aller Munde ist der Name von Wolfgang Beltracchi. Ich kann die Umrisse dieses Falles hier als bekannt voraussetzen und rufe ihn lediglich auf, um die besondere Problematik von gefälschten Arbeiten im Hochpreissegment zu erläutern. Die involvierten Werte führten hier nach und nach zu einer Konstellation, die im Bankwesen als too big to fail bezeichnet werden. Vielleicht mag dem einen oder anderen damals involvierten Experten mit Blick auf merkwürdige Einzelheiten oder den erstaunlich stetigen Fluss der hochkarätigen Arbeiten aus jener Quelle tatsächlich ein Zweifel beschlichen haben. Aber wer will schon ein System, in dem die fraglichen Summen eine eigene, abgehobene Dynamik entwickeln, den ersten Stein werfen? Eine vergleichbare, abgehobene Dynamik haftete auch der Publizität des Falles nach seinem Auffliegen an. Sie verlieh dem Fälscher die Aura eines Robin Hoods, der schwerreiche Sammler und Experten, die sich bekanntlich zum Teil selbst kompromittiert hatten, der Lächerlichkeit preisgab und hatte damit zweifellos Anteil am überaus milden Gerichtsurteil, welches seinerseits leider Nachahmer auf den Plan rufen kann. Die Zeit reicht nicht, um diesen kurzen Überblick mit einer Typologie der Fehlentwicklungen an der Schnittstelle zwischen Markt und Wissenschaft zu ergänzen. Die in meinem Abstract versprochenen Anregungen zu möglichen Verbesserungen in diesem System möchte ich jedoch wenigstens stichwortartig zur Diskussion stellen. Kennerschaft, nicht nur diejenige der Verfasser von Werkverzeichnissen, stützt sich auf Praxiswissen und den engen Kontakt mit Originalen. Viele herausragende Expertinnen sind so, manchmal ohne ein systematisches Studium, zu Kennern geworden. Fragen der Berufsethik sind dieser Szene allemal bekannt. Weniger vertraut ist dieser Berufsstand jedoch mit der Notwendigkeit einer professionellen Systematik, zumal viele Exponenten desselben gewohnt sind, als Einzelkämpfer aufzutreten. Erst spät, nämlich vor wenigen Monaten, haben sich in Europa zwei Vereinigungen gebildet, die die Autorinnen von Werkverzeichnissen unter ihren Fittichen scharen möchten. Die USA waren hier, wie so oft, schneller, wobei die dortige Catalog Resume Scholars Association, die es also schon viele Jahre gibt, soweit ich sie vor ein paar Jahren erleben konnte, nur relativ wenig Dynamik entfaltet. Kenner, Experten und Autorinnen von Werkverzeichnissen sollten sich meines Erachtens besser organisieren, nicht nur um ihre gemeinsamen Interessen, zum Beispiel hinsichtlich Finanzierung eines Werkverzeichnisses, zu wahren, sondern auch um durch Bildung von Regeln und Standards, die meist nur informell zirkulieren und gegen die daher leicht zu verstoßen ist, das Ansehen dieser Tätigkeit zu festigen und über deren Anwendung zu wachen. Dies sollte durchaus im Austausch mit Fachkollegen der Kunstgeschichte, mit Restauratoren und mit Exponenten des Kunstmarkts geschehen. Ein solcher Code of Best Practice würde allen Teilnehmern an diesem System etwas bringen. Vielleicht wären dann auch die Fehler unterblieben, die zum Beispiel der National Gallery in London unterliefen, als sie vor 8 Jahren den Salvator Mundi etwas voreilig als gesichertes Werk von Leonardo da Vinci in eine Ausstellung zu diesem Künstler integrierte. Der Kunstwissenschaftler Johannes Nathan mit den 3 Kategorien, in denen ein Werk auf seine Echtheit geprüft wird. Und jetzt spielen wir mal so richtig Sherlock Holmes. René Allange, leitender Ermittler des Landeskriminalamtes in Berlin, lässt uns daran teilhaben, wie die Polizei Betrügern das Handwerk legt. Welche Methoden wenden sie an? Welche Erfahrungen kommen neu dazu? Was überführt solche Betrüger wie Beltracchi letzten Endes dann doch? Kunstfälschungskriminalität aus Sicht der Ermittlungsbehörden. Bevor wir zu der Thematik kommen, wir haben insgesamt 4 Phänomenbereiche, die wir bei uns bearbeiten. Das ist der Kunstdiebstahl, sicherlich aus der letzten Zeit mit dem Bode-Museum, der Einbruch ins Bode-Museum als prägnantesten Fall, begangen durch eine arabische Täterklientel. Wir haben den ganzen Bereich der Kunsthehlerei bei uns, also das, sag ich mal, Handeln, Wiederauftauchen abhanden gekommener Kunst, hier am Fall der Tagebücher von John Lennon vor 2 Jahren, die in Berlin im Auktionshandel auftauchten und die wir dann später im Verfahren auch an die Witwe Yoko Ono zurückgeben konnten. Wir haben den ganzen Bereich auch zur Kunsthehlerei prägnant, die Fälle mit den Thorak-Pferden, die 2015 gefunden wurden bei einem doch sehr anrüchigen Sammler im Bereich Mannheim. Und wir haben Bundesaußenminister Heiko Maas übergibt den CEDET-Atlas, einen Atlanten aus dem Jahr 1804, der hier in Berlin auftauchte, der im Rahmen des arabischen Frühlings in Ägypten der Nationalbibliothek abhanden kam und hier wieder aufgefunden wurde und dann durch kriminaltechnische Maßnahmen wurde halt nachgewiesen, wo der Herr ist und konnte jetzt zurückgegeben werden. Und wir haben natürlich den Bereich der Kunstfälschung als einen der Schwerpunkte, den wir bei uns bearbeiten. Der Fall Beltracchi sicherlich auch der öffentlichkeitswirksamste Fall, den die Abteilung bearbeitet hat. Ein paar theoretische Dinge. Sie müssen wissen, dass es keinen eigenen Rechtsparagraphen Kunstfälschung gibt. Immer wenn wir es mit Kunstfälschung zu tun haben, haben wir es eigentlich mit drei Tatbestandsmerkmalen zu tun. Es ist zum einen die Urkundenfälschung und das ist halt auch für den Fälscher interessant. Da geht es um das Herstellen einer falschen Urkunde. Und wir sagen als Kriminalisten und auch die Juristen, die falsche Urkunde entsteht eben durch das Anbringen einer Signatur, einer nachgeahmten Signatur oder eines nachgeahmten Monogramms. Und Sie werden merken, dann, wenn man in den Bereich der Altmeistergemälde kommt, da haben wir ja häufig gar keine Signaturen. Da geht es dann eher in den Bereich der falschen Zuschreibungen. Und bei den falschen Zuschreibungen ist man dann sehr schnell in den Bereich des Betruges drin. Wenn jemand also etwas falsch zuschreibt und das eigentlich besser weiß, dann macht er sich des Betruges verdächtig. Ebenso jemand, der also eine Fälschung in dem Wissen, dass es eine Fälschung ist, in Verkehr bringt, der macht sich auch des Betruges verdächtig. Und was man häufig nicht vergessen darf, das Urheberrecht. In der abbildenden Kunst 70 Jahre über den Tod des Urhebers hinaus. Das heißt, Kunstwerke sind auch nochmal durch das Urheberrecht geschützt. Wer also unerlaubt vervielfältigt, macht sich also auch strafbar. Was ist das für ein Tätertypus, dieser Kunstfälscher? Es ist wichtig zu verstehen, dass Kunstfälscher und Betrüger häufig nicht dieselbe Person sind. Das sind eigentlich immer Personenmehrheiten. Denn der Kunstfälscher, der ist auf seine Anonymität bedacht. Der will ja nicht in der Öffentlichkeit stehen, erst nach dem Gerichtsverfahren, aber nicht vorher. Die arbeiten also im Verborgenen. Wir haben also ganz selten mal Zeugen, die auch einen Fälscher, auch Beltracchi, beim Fälschen gesehen haben. Das gibt es so gut wie nicht. Aber der Betrüger, der muss in die Öffentlichkeit gehen. Der will ja das Kunstwerk vermarkten. Im Fall Beltracchi haben wir es aber auch gehabt, dass Fälscher und Betrüger in einer Person war. Er hat nämlich auch mal selber vermarktet, auch wenn er das nicht gerne hört, aber es ist so belegt durch die Ermittlungen. In der Regel haben wir es mit männlichen Tätern zu tun. Wir haben auch mal mitunter Fälscherinnen, aber in der Regel sind es Männer, mit denen wir zu tun haben. Die sind lebensälter, also damit auch erfahrener. Wir haben es also so gut wie nie mit Jugendlichen bei uns zu tun. Aber es sind auch häufig Autodidakten, also Leute mit abgebrochenen Studienrichtungen, die sich für Kunst interessiert haben, aber irgendwie nicht damit klargekommen sind, den Weg nicht in die Kunst gefunden haben und dann sich des Fälschens verschrieben haben. Ich persönlich bin der Meinung, bei vielen dieser Individuen überwiegt das handwerkliche Geschick gegenüber den Kunstfertigkeiten. Das wird natürlich anders dargestellt von den Leuten, aber wenn man genau raufschaut, sind es gute Handwerker, nicht immer gute Künstler. Die Frage ist aber berechtigt, warum in vielen Dingen es dann so lange gut geht. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu beantworten. Ansonsten merken wir auch häufig, dass es Mangel an kunsthistorischen Erkenntnissen gibt. Das sind Oberflächlichkeiten, die man irgendwo nachgelesen hat, aber nicht unbedingt immer bis in die Tiefe verfestigt bei den Fälschern. Aber es gibt natürlich eine Interaktion zwischen Fälscher und Betrüger, die ist auch wichtig. Wir bemerken dann ganz häufig, dass halt auch Dritte für die Vermarktung eingeschaltet werden. Liebend gerne Rechtsanwälte auch, die sich dann dort einbinden lassen und in die Vermarktung mit eingebunden sind. Und ein Merkmal, was ganz wichtig ist, auch für die Kunsthistoriker natürlich, ohne Expertise ist ein Kunstwerk so gut wie nicht zu handeln im öffentlichen Markt. Sie brauchen die Expertise des anerkannten Experten. Deshalb müssen diese Experten getäuscht werden. Und da sind die Betrüger sehr raffiniert. Das liegt an dem Menschenschlag natürlich. Die haben die besten Geschichten. Und da ist es wichtig, wie stark ist der Kunsthistoriker, wie sensibel ist er mit den Daten, wie kritisch geht er mit diesen Fakten, die ihnen da eigentlich präsentiert werden, um. Wir als Kriminalisten sind grundsätzlich immer misstrauisch. Wir zweifeln alles an. Wir gucken mit anderen Augen auf Kunstwerke als der Kunsthistoriker. Ein ganz beliebtes Thema ist dieses Aufbauen zeitlichen Druckes. Vielen Fälschern gelingt es, erfolgreich zu sein, indem sie zeitlichen Druck aufbauen. Sie liefern in letzter Minute das Meisterwerk beim Auktionshaus ein. Und das Auktionshaus kann jetzt entscheiden, prüfe ich intensiv oder gebe ich es zurück, sage, komm in der Frühjahrsauktion wieder und gehe damit das Risiko ein, dass er zum nächsten Auktionshaus geht. Das nutzen unsere Fälscher aus und die Betrüger vor allen Dingen. Wir haben Scheinangebote, inszenierte Pressemeldungen, wir haben Tarnfirmen, Briefkastenfirmen. Das sind dann aber schon die Kategorien an Fälschern und Betrügerbanden, die man nicht jeden Tag sieht. Wir haben viele dilettantische Fälle bei uns in Bearbeitung, die also schon sehr früh scheitern. Woran orientieren sich eigentlich unsere Fälscher? Ob gut oder schlecht, sie alle, wenn wir bei ihnen durchsuchen, haben immer eine Datenbank auf den Rechnern, das ist Artpreis. Das heißt, sie können immer gucken, welcher Künstler entwickelt sich gerade, in welche Richtung, Internetanbindung ja sowieso, aber sie nutzen halt Angebot und Nachfrage aus. Sie schaffen die Werke, die der Kunsthandel haben will, weil es halt nur eine begrenzte Anzahl gibt. Also man sucht sich irgendwelche Nischen aus, wo es nicht so viele Kunstwerke gibt, Fauvismus, Dadaismus, Suprematismus, was auch immer. Und diese Kunstwerke werden geschaffen. Und natürlich werden immer Meisterwerke geschaffen und keine Standardwerke. Und Fälscher und Betrüger lernen aus unseren Gerichtsverfahren. Gerichtsverfahren in Deutschland sind öffentlich. Spätestens nach dem Gerichtsverfahren weiß jeder, wie wir es gemacht haben, sowohl technisch als auch worauf der Kunsthistoriker geachtet hat, an welchen stilistischen Merkmalen er erkannt hat, dass es eine Fälschung ist. Das gefällt uns nicht immer, aber das ist unser Rechtssystem und damit leben wir auch. Und deshalb, wir als LKA 444 fördern es auch die Forschung in unserem Bereich. Wir stellen Fälschungen zur Verfügung den Universitäten, damit sie neue Techniken ausprobieren können zur Erkennung von Fälschungen. Und da sind wirklich tolle Ergebnisse in den letzten Jahren auch entstanden. Das muss auch dringend weitergemacht werden, denn sich auszuruhen auf dem Erreichten, das reicht nicht aus. Woran scheitern viele Fälscher? Das ist relativ einfach erklärt. Wir haben die meisten Probleme eigentlich in der klassischen Moderne. Und das hat zwei Gründe. Bei den Altmeistergemälden, viele Fälscher sind nicht in der Lage, diese akademische Malerei des Mittelalters zu bringen. Die bringen es fachlich nicht. Bei den Gegenwartskünstlern können wir ja noch die Künstler befragen, denn sie leben ja überwiegend noch. Deshalb haben wir praktisch die meisten Fälschungen im Bereich der klassischen Moderne. Das ist der ganz einfache Grund. Und man kann natürlich wunderbare Lücken in der Provenienz kreieren durch die Kriege, durch verloren gegangenes Aktenmaterial. Es ist bestens geeignet für die Fälscher, sich in dem Bereich zu tummeln. Die meisten scheitern aber an ihren handwerklichen Fähigkeiten, denn sie müssen ja ein Bild kreieren für unsere Augen, was auch altersentsprechend ist. Also sprich das ganze Thema künstliche Alterung. Mache ich ein Bild optisch so, dass es 100 Jahre alt aussieht? Daran scheitern sehr viele. An der Provenienz natürlich. Sie erfinden Geschichten, widerlegen sie oder die jeweils beteiligten Leute. Und viele scheitern an ihrem eigenen Ego. Sie überschätzen sich im Laufe der Zeit. Sie sind zu selbstsicher. Beltracchi ist ein wunderbares Beispiel dafür, denn seine Fälschungsqualität von 1985 bis, sagen wir mal, 2005 etwa, die ist gleich geblieben. Er hat immer die gleichen Fehler gemacht, weil er sich nicht weiterentwickelt hat in der Zeit. Aber die Technik hat sich weiterentwickelt. Und zwar enorm weiterentwickelt, Digitalisierung als Stichwort. Und da ist er nicht mitgegangen. Und deshalb ist es relativ einfach, eine Beltracchi-Fälschung naturwissenschaftlich heute zu überführen, weil wir a. wissen, wonach wir suchen und b. sich die Technik einfach auch weiterentwickelt hat. Wie überführt die Polizei Kunstfälscher? Wir orientieren uns an einem sogenannten Vier-Säulen-Modell, was wir auch jedem anderen empfehlen können. Wenn man also diese Dinge versucht zu beachten, dann hat man die Chance, dass man auf eine Mine läuft, relativ gering gehalten. Das ist die stilkritische Analyse, die ist sehr wichtig, die Kunsthistoriker zu befragen, gerade bei einem unbekannten Kunstwerk. Wir sagen immer, je weniger man über ein Kunstwerk weiß, umso mehr muss man machen, um es halt zu überprüfen. Und die Kunsthistoriker sind sehr wichtige Ansprechpartner für uns und wir haben sehr gute Historiker in diesem Land, die man befragen kann. Auch im Fall Beltracchi wird ja eigentlich nur über die gesprochen, die getäuscht wurden. Aber über die vielen, die eine gute Arbeit gemacht haben, wo Beltracchi es versucht hat und die Fälschung entlarvt haben, über die spricht ja keiner, weil wir haben dann keine Fälschungen von Beltracchi. Zum Beispiel für Erich Heckel, da ist es früh erkannt worden, für August Macke auch. Insofern, das muss auch gesagt werden. Die kunsttechnologische Untersuchung habe ich angesprochen, sehr wichtig. Wir untersuchen möglichst zerstörungsfrei. Im Röntgen-Forschungslabor wird sehr viel gemacht. Die haben eine sehr gute Expertise, wenn wir bei uns im Hause nicht weiterkommen bei der Kriminaltechnik. Die Überprüfung der Provenienz ist extrem wichtig, weil sie dort die Anhaltspunkte finden, warum etwas an der Geschichte nicht stimmt. Und wir haben in Deutschland eine wunderbare Archivlandschaft, wo man so viel ermitteln kann, dass es eine wahre Freude ist, da eigentlich mitzuarbeiten. Andere Länder haben das gar nicht und wir haben sie aber. Man muss es nur einsehen eben. Und für uns als Ermittler ist halt die Eigentumsfrage wichtig. Haben wir es mit dem Eigentümer dieses Bildes zu tun oder ist es nur eine vorgeschobene Person, also ein Besitzer? Weil dann wird man auch schon so ein bisschen skeptisch. Ne? Warum wird da rumgeeiert, wer hier Eigentümer ist und wer nicht? Diese Punkte, die interessieren uns natürlich alles. Bei den stilkritischen Analysen, das ist natürlich eine vergleichende Analytik. Immer mit dem Ziel, Abweichungen oder Übereinstimmungen zu finden. Ne? Der Experte guckt sich das Bild an und kommt dann zu dem Entschluss, Original oder Fälschung, nicht authentisch, authentisch, wie auch immer. Er macht das im Rahmen der vergleichenden Analytik. Aber Stilkritik ist natürlich fehlerbehaftet, sie ist subjektiv. Es ist die Einschätzung in dem Moment von dem Experten. Und deshalb kann man das nur interdisziplinär machen, halt auch gekoppelt nachher mit den kunsttechnologischen Untersuchungen. Zum Beispiel hier im Fall eines Pastiche, das ist im Prinzip die schlimmste Form für den Experten, weil der Experte in der Fälschung authentische Elemente erkennt von authentischen Werken, aber das Kunstwerk selber hat er vorher so noch nicht gesehen. Und dann kommt es doch bei vielen zu einer sogenannten Klickwirkung im Kopf und sagt, Mensch, das kenne ich doch schon von dem und dem Bild. Das ist, finde ich, ziemlich das Geschickteste, was man machen kann als Fälscher. Und man sieht halt, wie der Fälscher sich an Originalwerken orientiert hat und ein neues Werk geschaffen hat dafür. Das ist schon eine sehr, sehr schlimme Form. Wie gucken wir als Kriminalisten auf Kunstwerke? Wir suchen nach sogenannten Anachronismen, also Elementen, die nicht zu der vorgegebenen Datierung passen. Francis Bacon Zeichnungen aus den 60er Jahren angeblich überschwemmten vor einigen Jahren den Kunstmarkt in Berlin. In den 60er Jahren sollten sie angefertigt worden sein. Hier relativ einfach zu entdecken ist praktisch der Tipp-Ex Korrekturstift, der praktisch sich unter der Zeichnung befindet. Tipp-Ex ist schon in den 60ern als Verbindung erfunden worden, aber der Korrekturstift, der ist erst in den 90er Jahren auf den Markt gekommen. Ergo kann dieses Bild nicht von Francis Bacon geschaffen worden sein. Und das kann man halt alles überprüfen. Auf unseren Blick als Kriminalisten, es sind Anachronismen, die passen nicht zu der vorgegebenen Datierung. Hanna Höch, 1920, Papiercollage für 100.000 Euro vor 10 Jahren verkauft an einen New Yorker Sammler, identifiziert durch die sogenannte Papierstrukturanalyse. Also wir gucken, wie sich praktisch in den Papieren die herstellungsbedingten Spuren der Papierherstellung abbilden. Eines meiner Lieblingssachen ist aber immer die sogenannte Nahinfrarotspektroskopie. Ein wunderbares Element, wo man praktisch, ohne das Kunstwerk zu zerstören, die Rückseiten sichtbar machen kann durch das Durchleuchten mit Infrarotstrahlung. Und man kann vor allen Dingen es lesbar machen. Und dann findet man natürlich sehr schnell über sogenannte Duplikatfinder, also auch die Sachen, wo die fälschlichen Doktorarbeiten mit entlarvt werden, kann man halt die genaue Quelle herausfinden, wann das veröffentlicht wurde. Jackson Pollock, 18 Millionen Euro sollte er bringen, sollte beliehen werden mit 3 Millionen Euro von einer Berliner Bank, ist von uns beschlagnahmt worden in der Schweiz, ist untersucht worden am Institut für Kunstgeschichte in der Schweiz, auch eine sehr gute Adresse für Untersuchungen. Hier kam die sogenannte C14-Radiocarbon-Untersuchung zur Anwendung und die zielte darauf ab, sich die Leinwände anzusehen. Und zwar, das Merkmal dieser Untersuchung ist, ab wann geht biologisches Material, also die Baumwolle, in einem Stadium von lebend zu tot über, also wenn sie gepflückt wird. Und man kann also in biologischem Material Datierungen nachweisen. Die Wissenschaftler sprechen von diesen Peaks, von diesen Atompeaks durch die Atombomben und Abwürfe und Tests. Und so hat man das hier auch gemacht. Das Bild sollte von 1954 sein. Tatsache hat man aber festgestellt, dass die Baumwolle für diese Leinwand erst 1989 gepflückt wurde und erst dann zu einer Leinwand wurde. Ergo kann das Bild nicht von 54 sein, da Jackson Pollock 56 verunglückte, kann er dieses Bild gar nicht gemalt haben. Ein sogenanntes K.O.-Kriterium, auf das wir immer aus sind. Afrikanische Bronzen haben uns vor einigen Jahren überschwemmt hier in Berlin, hochpreisig sollten sie verkauft werden. Es war relativ einfach, durch eine direkte Untersuchung am Untersuchungsmaterial eine Elementeanalyse durchzuführen. Die ist im Röntgenforschungslabor gemacht worden. Und ich hatte vergessen zu sagen, dass diese Bronzen von 1430 sein sollten, aus dem afrikanischen Königreich Ife. Und dass sie es nicht waren, belegt uns das Untersuchungsergebnis, weil nämlich mindestens drei moderne Legierungsmittel, Aluminium, Phosphor, Silizium, nachgewiesen wurden. Und die gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, auf jeden Fall noch nicht 1430, wo sie datiert waren auf das Datum. Vieles aufgeklärt, doch noch immer kein Ende in Sicht. Unser Thema diesmal Kunstfälschungen. Sie gibt's auch weiterhin. Viel zu viel Geld ist im Spiel und viel zu groß die Sehnsucht, doch noch einen alten Meister in Händen zu halten, an den man schon gar nicht mehr glaubte. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.